angefangen hat das Ganze mit dem Werkstattladen in Löbtau in der Wernerstraße. Da waren so ein paar engagierte Jungs, die dort so einen kleinen Eckladen gemietet hatten. Und vorrangig wurde dort so Siebdruck gemacht und so Holzbearbeitung. Also es war wirklich relativ klein. Und das hat sich dann irgendwie immer weiterentwickelt, war sozusagen so eine Art Nachbarschaftshilfe. Ne? Da konnte man halt hingehen, war auch schon wie eine offene Werkstatt und konnte dort sein Fahrrad reparieren oder irgendwie einen Hocker bauen oder irgendeinen Tisch. Also es war eine ganz tolle Geschichte. Und dann hat sich das ergeben, dass die noch daneben einen zusätzlichen Raum mieten konnten. Da ist dann wie so eine Holzwerkstatt entstanden. Und das hat sich dann immer ein bisschen weiterentwickelt mit tollen Workshops. Dann gab es da teilweise auch so ein Repair-Café. Ich glaube, mittwochs haben die dann sozusagen dort so ein Repair-Café gemacht. Also bei Kaffee und Kuchen konnte man seine Geräte dort mit hinbringen. Und dann wurde sozusagen dort geholfen, diese Geräte wieder zu reparieren. Dann haben die sich mal einen Laser ausgeliehen. Und da konnte man sozusagen dorthin gehen und hat eine Einweisung bekommen und konnte dort für einen sehr schmalen Taler seine eigenen Sachen lasern. Und das war richtig großartig. Da konnte man von Schwibbögen über irgendwelche Bierhalter bis hin zu Prototypen von Tischen alles Mögliche eben mit dem Lasercutter dort machen. Und so ist dann dieses FabLab entstanden. Das FabLab als Initiative, also Fabulous Laboratory, ist durch einige Räumlichkeiten gezogen, weil diese Initiative sich vorher immer nur in privaten Räumen getroffen hat und dann durch Engagement von einigen in verschiedene Orte der Stadtbibliothek eingezogen ist für einige Monate. Und parallel lief aber quasi die Suche nach einer größeren Räumlichkeit. Also zwei oder drei Menschen sind immer zu Besichtigungen gegangen und haben sich verschiedene, vor allem Gewerbehäuser in Industriearealen angeschaut. Wir sind im Großen und Ganzen jetzt gerade drei Initiativen. Es gibt den Werkstattladen, das FabLab Dresden und das Nähwerk. Und diese drei finden sich jetzt alle hier im Rosenwerk zusammen. Das Rosenwerk haben wir selber etabliert. Das Rosenwerk nennt sich auch nur so, weil das besser alle drei Initiativen umfasst. Also wir haben das Rosenwerk genannt, weil wir direkt an der Rosenstraße liegen. Also hier kann man eben regelmäßig zum Beispiel 3D-Druck-Einführungskurse machen oder Laser-Einführungskurse bis hin zu sogenannten Führerscheinkursen. Also man kann dann in 3 bis 4 Stunden kriegt man eben gezeigt, wie der 3D-Drucker funktioniert oder der Laser, wie man den selber bedient. Dann kriegt man so einen kleinen Führerschein bei uns und dann kann man immer zu den normalen Öffnungszeiten hierher kommen und kann selber einfach die Geräte bedienen und selber eben Sachen 3D-drucken, Sachen lasern. Wir haben hier Schneidplotter, man kann eigene Wandtattoos machen oder eigene Schriftzüge als Aufkleber. Also es ist eine ganz coole Sache. Wir sind sozusagen eine offene Werkstatt. Das ist im Großen und Ganzen ein eher industriell geprägtes Areal zwischen Innenstadt und äußeren Stadtbezirken. Also schon eher ein Durchgangsraum. Und von daher umgeben uns eher ein Kraftwerk und eine Abfallsortieranlage und freistehende Gebäude. Und das Gebäude an sich ist gewerblich genutzt, hat mehrere tausend Quadratmeter zur Verfügung und in andere Mieter sind beispielsweise eine Gotcha-Halle oder viele Ateliers, einen Tanzsaal beispielsweise, im Keller sind viele Lagerstätten. So, das ist jetzt hier so der Laserbereich. Hier steht zum Beispiel unser Laser Sauer. Also den haben wir damals noch zu Werkstattladenzeiten angefangen zu bauen. Der ist jetzt schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Das ist also so ein Selbstbauprojekt von 5 bis 10 Personen, die hier regelmäßig dran arbeiten. Der soll dieses Jahr auch noch fertig werden. Also der fährt auch schon in verschiedene Richtungen. Mit dem kann man Sachen schneiden und gravieren, ist aber relativ begrenzt von der Größe. Also der kann jetzt nur 600 x 300 mm. Material verarbeiten, während der dann hier 1,20 m x 90 cm verarbeiten kann und vor allen Dingen hat er deutlich mehr Leistung, der kann bis zu 18, vielleicht 20 mm Holz durchschießen, sodass man da wirklich auch richtige Möbel damit bauen kann. Ja, also genau, das Ganze lief damals über eine Crowdfunding-Aktion. Also da haben wir dann ein ziemlich cooles Video gemacht, was man auch noch online findet, auf der Seite vom Werkstattladen. Und haben dann über dieses Crowdfunding, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro eingenommen und darüber dann den finanziert sozusagen, also die Materialien gekauft und ganz viel Manpower da reingesteckt. FabLab ist die Bewegung ist in Amerika gegründet worden und die gibt es schon einige Jahre und wird jetzt immer größer. FabLab ist keine geschützte Sache, aber es gibt so ein Regelwerk an Dingen oder so Gemeinsamkeiten, die jedes FabLab haben sollte. Es geht darum, eine Art Prototypenlabor aufzubauen für technische Entwicklungen. Man findet in einem FabLab immer einen Lasercutter, einen 3D-Drucker, Plotter, verschiedene Elektronik, Werkzeuge und dergleichen. Und in Deutschland ist es so weit, dass schon fast jede Kleinstadt ein FabLab hat. Also man findet von Hamburg über Greifswald, über Flensburg bis hin nach Dresden findet man eben FabLabs. Hier kann man alles Mögliche machen mit Arduino-Programmierung, Raspberry Pi oder einfach nur ganz normale Sachen löten. Da ist so diese Ecke entstanden, wo man hier auch ein, zwei Computer mit nutzen kann, um Sachen eben zu programmieren. Also für alle Elektronikbegeisterten kann man hier herkommen. Und hier links steht zum Beispiel jetzt ein 3D-Drucker. Ne, nach Einweisung kann man den eben auch benutzen. Dann hier hinten ist so unsere Copyshop-Ecke. Also wir haben hier Großformatdrucker. Man kann hier sehr, sehr preiswert auch richtig tolle Fotos oder Poster drucken. Dann haben wir hier so die Schneidplotter-Ecke. Also hier kann man so Aufkleber sich selber schneiden. Das Ganze ist ja auch hier so ein bisschen interaktiv. Also jetzt steht hier von der letzten Party noch ein bisschen Zeug rum, aber hier kann man halt auch relativ schnell zwei, drei Tische noch hinstellen. Hat hier immer kostenloses WLAN, kann hier auch arbeiten. Also auch Leute, die irgendwie eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit, können hier ziemlich cool einfach auch arbeiten in Ruhe. Der Werkstattladen ist ja hier auch mit eingezogen, mit uns gemeinsam sozusagen, und hat eben hinten über 100 Quadratmeter eine eigene Holzwerkstatt. Und man kann eben dort auch so Workshops machen, kriegt die ganzen Geräte, Maschinen gezeigt. Wir haben auch eine CNC-Fräse dort hinten, eine Kappsäge, eine Kreissäge, Oberfräsen, also richtig tolles Zeug. Kann auch wirklich ein Tischler herkommen und hier wirklich mit ordentlichem Werkzeug arbeiten. Und so ergänzt sich das Ganze. Also jetzt ist zum Beispiel auch unten das Nähwerk gerade eingezogen im Keller. Uns gibt es seit anderthalb Jahren. Wir sind in einem kleinen Raum mit ungefähr 7 Maschinen. Die haben alle einen Standplatz, also eine Maschine pro Tisch. Und wir wollen umziehen, um die Anbindung an das FabLab und den Werkstattladen zu haben. Denn man kann vielleicht zukünftig auch den Lasercutter beispielsweise für Nähprojekte benutzen, um komplexe Schnitte auszukatten zum Beispiel. Oder wir wollen natürlich auch dem FabLab und dem Werkstattladen die Möglichkeit bieten, mit Stoffen zu arbeiten oder mit Leder zu arbeiten. Das Nähwerk ist kein Dienstleister. Oder nur in dem Sinne, dass wir Raum und Geräte und Anleitung zur Verfügung stellen. Wir sind alle ehrenamtlich dabei und ein Kernteam von vielleicht 5 und einer organisierenden Person davon. Und wir haben einmal die Woche geöffnet, an einem Donnerstag für 5 Stunden. Da kann jeder vorbeikommen, der irgendwie Fragen zu seiner eigenen Maschine hat, Hosen reparieren möchte oder ein Projekt entwickeln möchte, zum Beispiel Taschen aus Reifenmantel herstellen. Und die Leute können sich Anleitungen bei uns suchen oder gleich alleine durchstarten oder mal den Schlüssel abholen, um allein zu arbeiten. Dabei müssen wir natürlich immer schauen, ob die Person schon nähen kann oder nicht. Und eigentlich sind wir dazu da, um den Leuten, die bestimmte Maschinen oder keine Nähmaschine zur Verfügung haben, eine zur Verfügung zu stellen. Also jeder kann bei uns prinzipiell Mitglied werden und hat dadurch bestimmte Vergünstigungen. Also es kann hier jeder mitarbeiten und auch jeder alles nutzen, auch ohne Mitglied, hat aber dann sozusagen andere Konditionen. Also zum Beispiel die Holzwerkstatt, wenn jetzt jemand herkommt, der die nur gelegentlich nutzen will, kein Mitglied werden will, zahlt er 15 Euro zum Beispiel am Tag, was auch noch ganz fair ist, einfach um die Geräte irgendwie ein bisschen zu finanzieren. Beim Laser zum Beispiel ist es 1,20 Euro pro Minute, also die reine Laserschnittminute würde man halt 1,20 Euro bezahlen. Wenn man Vereinsmitglied ist, zahlt man nur 80 Cent. Und man kann Vereinsmitglied werden, einfach ein Aktivmitglied für 60 Euro im Jahr, also 5 Euro im Monat. Oder wir haben auch viele einfach so Fördermitglieder, die sagen, hey, wir finden das toll hier, aber aktuell will ich es gar nicht so nutzen, aber ich weiß, dass ihr euch hier kümmert und dass ihr das weiter ausbaut. Und die werden dann für 12 Euro im Jahr Fördermitglied, haben sozusagen kein Stimmrecht auf der Versammlung, aber zahlen halt 1 Euro im Monat einfach als Fördermitglied, um uns zu unterstützen. Und wer das dann hier regelmäßig nutzen will, der hat drei Möglichkeiten. Das geht los mit 30 Euro im Monat, was jetzt viele so Startups oder Selbstständige zum Beispiel nutzen, die dann einfach sagen, cool, ich kann hier 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag irgendwas machen, das ist mir 30 Euro wert. Und dann haben wir aber auch viele Studenten, die nicht so viel Geld haben. Und da haben wir so ein Modell gemacht, entweder können die 4 Stunden im Monat für uns, für die Allgemeinheit was machen, dann zahlen die 20 Euro. Oder wer 8 Stunden Zeit hat, zum Beispiel mal so eine offene Werkstatt Samstag betreuen. Oder wir haben ja auch Facebook, Twitter, ne, die Internetseite muss gepflegt werden, bis hin zur Bar, die ja irgendwie auch ab und zu geöffnet hat. Ne? Also irgendwie, wenn man da eben 8 Stunden im Monat für den Verein irgendwas tut, dann braucht man nur 10 Euro im Monat zahlen und kann trotzdem alles nutzen, zum Beispiel eben die Holzwerkstatt kostenlos. Also grundsätzlich sind wir in unseren Werkstätten nicht politisch eingestellt. Wenn wir allerdings aus irgendwelchen Gründen Kooperationen eingehen können, zum Beispiel wenn wir Stadtteilarbeit machen und ein Politiker oder eine Politikerin gerade auch in dem Stadtteil aktiv ist, dann tun wir uns auch gerne zusammen. Aber wir lassen uns nicht sponsern von irgendeiner Partei. Da haben wir schon grundlegend ein Agreement darüber. Wir müssen darüber eigentlich gar nicht viel sprechen, aber wir haben gemeinsame Ansichten. Das sind Toleranz gegenüber jedem, wir sind offen für jeden und Rassismus wird unterbunden. Und darüber muss man gar nicht stark sprechen. Das passiert einfach durch gegenseitige Annahme und einfach aus dem Gemeinschaftsprozess heraus. Das ist ein natürlicher Weg, um gemeinsam Projekte anzugehen. Dadurch entstehen eben diese Werte von Akzeptanz jedes Einzelnen. Etwas Politisches hinter dem Gedanken Werkstatt ist eventuell, dass wir so in den letzten Tagen die Vision entwickelt haben, als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft angenommen zu werden. Das heißt, eine Institution zu sein wie eine Schule. Ein ganz normaler Bestandteil des alltäglichen Lebens für jeden Menschen ist es, in die Werkstatt zu gehen, in eine offene Werkstatt und diese zu nutzen. Das ist so unsere Vision und das könnte politische Tragweite bekommen. Falls die Werkstätten zu einer Institution werden, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber falls sie ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft werden, ist das ja im Prinzip schon ein Wandlungsprozess der Gesellschaft an sich. Weil wenn sowas passiert oder wenn sowas eintritt, dann hat die Gesellschaft sich ja schon dafür entschieden, für das selber machen in Werkstätten. Hat sich entschieden dafür, Dinge zu reparieren oder Dinge eben nicht in Kaufhäusern oder Möbelhäusern zu kaufen, sondern eigene Lösungen zu entwickeln. Und dann hat die Gesellschaft ja schon erkannt, dass man vieles eigentlich nicht abgeben muss, sondern dass es viel einfacher ist, das selber zu machen.